Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Die ersten Verhöre mit Struensee wurden am 20. Februar geführt, dauerten von 10 Uhr bis 14 Uhr und ergaben nichts. Am 21. Februar wurden die Verhöre fortgesetzt und man teilte Struensee jetzt weitere Beweise für sein unsittliches und intimes Verhältnis mit der Königin mit. Die Zeugenaussagen waren, betonte man, unwiderlegbar. Auch die treuesten Diener hatten ausgesagt. Wenn er geglaubt hatte, von einem inneren Ring beschützender Wesen umgeben zu sein, die zu seinen Gunsten sprachen, so musste er jetzt einsehen, dass dieser innere Ring nicht existierte. Gegen Ende des langen Verhörs am dritten Tag und auf Struensees Frage, ob die Königin nicht bald befehlen wolle, dieser schändlichen Farce ein Ende zu machen, teilte man ihm mit, die Königin sei arrestiert und auf Kronburg untergebracht. Der König wünsche, Ehescheidungsverhandlungen einzuleiten. Und Struensee könne auf keinen Fall, wenn er dies denn geglaubt habe, mit Unterstützung von ihrer Seite rechnen. Struensee hatte sie wie gelähmt angestarrt und dann verstanden. Er war plötzlich in wildes und unkontrolliertes Schluchzen ausgebrochen und hatte gebeten, in seine Zelle zurückgebracht zu werden, um seine Lage zu überdenken. Die Inquisitionskommission verweigerte ihm dies natürlich, in der Einschätzung, dass Struensee jetzt aus dem Gleichgewicht geraten sei und ein Geständnis nahe bevorstehe, und beschloss, das Verhör an diesem Tag zu verlängern. Struensees Weinen wollte nicht aufhören, er war außer sich. Und plötzlich gestand er, unter großer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, dass er wirklich in einem intimen Verhältnis zur Königin gestanden, dass Beiwohnung stattgefunden habe. Am 25. Februar unterzeichnete er das vollständige Bekenntnis. Die Nachricht verbreitete sich rasch über ganz Europa. Empörung und Verachtung kennzeichneten die Kommentare. Struensees Handlungsweise wurde verurteilt. Also nicht sein intimes Verhältnis mit der Königin, sondern sein Geständnis. Ein französischer Kommentator schrieb, dass ein Franzose es aller Welt erzählt, aber niemals gestanden hätte. Offensichtlich war auch, dass Struensee damit sein eigenes Todesurteil unterzeichnet hatte. Eine Kommission von 4 Mann wurde nach Kronborg geschickt, um der Königin von Struensees schriftlichem Geständnis Mitteilung zu machen. Der Anordnung zufolge sollte die Königin nur eine beglaubigte Abschrift lesen dürfen. Das Original sollte mitgeführt werden, sie sollte Gelegenheit bekommen, die Authentizität der Abschrift daran überprüfen zu können, aber unter keinen Umständen sollte sie physischen Zugang zum Original erhalten. Es sollte der Königin hingehalten, auf keinen Fall aber ihr in die Hand gegeben werden. Man kannte ihre Entschlossenheit und fürchtete ihre rasende Wut. Sie saß immer am Fenster und blickte hinaus über den Öresund, der zum ersten Mal, seit sie in Dänemark lebte, zugefroren und von Schnee bedeckt war. Der Schnee trieb oft in dünnen Streifen über das Eis. Und es war sehr schön. Sie hatte sich dafür entschieden, das Schneetreiben über dem Eis schön zu finden. Es gab nicht mehr viel, was sie in diesem Land noch schön fand. Eigentlich war alles hässlich und eisgrau und feindlich, aber sie hielt sich an das, was schön sein konnte. Schneetreiben über dem Eis war schön. Jedenfalls manchmal. Besonders an dem einzigen Nachmittag, an dem die Sonne durchkam. Und alles für einige Minuten, ja, schön machte. Aber sie vermisste die Vögel. In der Zeit vor Struensee hatte sie die Vögel lieben gelernt, wenn sie am Strand gestanden und gesehen hatte, wie sie eingebohrt in ihre Träume dagelegen hatten. Diesen Ausdruck hatte sie später benutzt, als sie Struensee davon erzählte. Und manchmal aufgeflogen und in dem tief hängenden Nebel verschwunden waren. Dass die Vögel träumten, war so wichtig geworden, dass sie Geheimnisse hatten und träumen und lieben konnten, wie Bäume lieben konnten. Und dass die Vögel Erwartungen hatten und Hoffnungen hegten und dann plötzlich aufflogen und mit den Flügelspitzen die quecksilbergraue Oberfläche peitschten und zu etwas hin verschwanden, zu etwas hin, einem anderen Leben. Es war eine so schöne Vorstellung gewesen. Aber jetzt gab es keine Vögel. Dies war Hamlets Schloss. Und sie hatte eine Aufführung von Hamlet in London gesehen. Ein geisteskranker König, der seine Geliebte zum Selbstmord trieb. Sie hatte geweint, als sie das Stück gesehen hatte. Und als sie Kronborg zum ersten Mal besucht hatte, war das Schloss so groß gewesen auf eine Weise. Jetzt war es nicht groß. Es war nur eine grauenvolle Geschichte, in der sie selbst eingefangen war. Sie hasste Hamlet. Sie wollte nicht, dass ihr Leben von einem Theaterstück geschrieben werden sollte. Sie hatte vor, dieses Leben selbst zu schreiben. Eingefangen von Liebe war Ophelia gestorben. Was war es, in dem sie selbst jetzt eingefangen war? War es wie bei Ophelia in einer Liebe? Ja, es war in einer Liebe. Aber sie hatte nicht vor, geisteskrank zu werden und zu sterben. Unter gar keinen Umständen hatte sie vor, eine Ophelia zu werden. Sie wollte nicht Theater werden. Sie hasste Ophelia und ihre Blumen im Haar und ihren Opfertod und ihren geisteskranken Gesang, der nur lächerlich war. »Ich bin nur 20 Jahre alt.« Sie wiederholte es sich ständig, sie war 20 Jahre alt. Und nicht in einem dänischen Theaterstück eingefangen, das von einem Engländer geschrieben worden war, und nicht in eines anderen Geisteskrankheit eingefangen. Und sie war noch jung. »Oh, keep me innocent, make others great.« Das war der Ton von Hamlets Ophelia. So lächerlich. Aber die Vögel hatten sie verlassen. War das ein Zeichen? Sie hasste auch alles, was Kloster war. Der Hof war Kloster. Ihre Mutter war Kloster. Die Königin-Witwe war Kloster. Kronborg war Kloster. Im Kloster war man ohne Eigenschaften. Holberg war nicht Kloster. Vögel waren nicht Kloster. In Männerkleidung zu reiten war nicht Kloster. Struensee war nicht Kloster. 15 Jahre hatte sie im Kloster der Mutter gelebt und war ohne Eigenschaften gewesen. Jetzt saß sie wieder in einer Art von Kloster. Dazwischen lag die Struensee-Zeit. Sie saß am Fenster und starrte hinaus über den treibenden Schnee und versuchte zu verstehen, was die Struensee-Zeit gewesen war. Es war eine Zeit des Wachsens gewesen. Sie war gewachsen von einem Kind, das glaubte, es sei 15 Jahre alt, zu einer Person, die 100 Jahre alt war und dazugelernt hatte. In 4 Jahren war das alles geschehen. Erst das Furchtbare mit dem kleinen, verrückten König, der sie gedeckt hatte, dann der Hof, der geisteskrank war wie der König, den sie aber manchmal geliebt hatte. Nein, falsches Wort, nicht geliebt. Sie schob es von sich. Erst das Kloster, dann die 4 Jahre. Auf einmal war es so schnell gegangen. Sie hatte verstanden, dass sie nicht ohne Eigenschaften war. Und das Fantastischste von allem, sie hatte die anderen gelehrt, die anderen, dass sie nicht ohne Eigenschaften war. Und deshalb hatte sie die anderen das Fürchten gelehrt. Das Mädchen, das auszog, sie das Fürchten zu lehren. Struensee hatte ihr einmal ein altes deutsches Volksmärchen erzählt. Es handelte von einem Knaben, der keine Furcht kannte. Er war in die Welt hinausgezogen, um das Fürchten zu lernen. Genauso steif deutsch und rätselhaft war der Ausdruck gewesen. Sie hatte das Märchen seltsam gefunden und sie erinnerte sich kaum noch daran. Aber an den Titel erinnerte sie sich, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Er hat es auf Deutsch erzählt, der Knabe, der auszog, das Fürchten zu lernen. Mit seiner Stimme und auf Deutsch war der Ausdruck dennoch schön gewesen, fast magisch. Warum hatte er es erzählt? War es eine Erzählung über ihn selbst, die er vermitteln wollte? Ein heimliches Zeichen. Hinterher hatte sie gefunden, dass er von sich selbst erzählt hatte. Es gab nämlich noch einen anderen Knaben in dem Märchen. Er war der kluge, begabte, gute und geliebte, aber er war von Furcht gelähmt. Vor allem und vor allen. Alles jagte ihm einen Schrecken ein. Er war voller guter Eigenschaften, aber die Furcht hatte sie lahmgelegt. Der Begabte war von der Furcht gelähmt, aber der dumme Bruder wusste nicht, was Furcht war. Der dumme Bruder war der Sieger. Was war das für eine Geschichte, die Struensee ihr hatte erzählen wollen? Von sich selbst? Oder wollte er von ihr erzählen? Oder von ihren Feinden? Davon, wie es war, zu leben, von den Bedingungen. Den Bedingungen, die existierten, denen sie sich aber nicht anpassen wollten. Warum diese lächerliche Güte im Dienst der Güte? Warum hatte er keine Säuberungen unter den Feinden durchgeführt? Niemanden des Landes verwiesen, niemanden bestochen, sich nicht angepasst an das große Spiel. Hatte er solche Angst vor dem Bösen, dass er seine Hände nicht damit beschmutzen wollte und deshalb jetzt alles verloren hatte? Es war eine Delegation von Vieren gekommen, hatte ihr erzählt, dass Struensee ins Gefängnis geworfen worden sei, dass er gestanden habe. Sie hatten ihn vermutlich gefoltert. Sie war sich fast sicher. Und da hatte er selbstverständlich alles gestanden. Struensee brauchte nicht in die Welt hinauszuziehen, um das Fürchten zu lernen. Im Innersten hatte er sich immer gefürchtet. Sie hatte es gesehen. Es schien ihm nicht einmal Spaß zu machen, Macht auszuüben. Das begriff sie nicht. Sie hatte doch ihre eigene Lust gespürt, als sie zum ersten Mal verstanden hatte, dass sie Schrecken verbreiten konnte. Aber er nicht. Etwas Grundlegendes stimmte nicht mit ihm. Warum wurden immer die falschen Menschen auserwählt, um das Gute zu tun? Es konnte nicht Gott sein, der das tat. Es musste der Teufel sein, der die Werkzeuge des Guten auswählte. Also nahm er die Edlen, die in der Lage waren, Furcht zu verspüren. Und wenn die Guten nicht töten und vernichten konnten, dann war das Gute hilflos. Wie schrecklich! Musste es wirklich so sein? War es so, dass sie selbst, die keine Furcht kannte und es liebte, Macht auszuüben und Glück empfand, wenn sie wusste, dass sie Angst vor ihr hatten, dass Menschen wie sie die dänische Revolution hätten durchführen sollen? Dort draußen, keine Vögel. Warum waren keine Vögel da, wenn sie sie brauchte? Er hatte ihr eine Geschichte von einem Knaben erzählt, der alles hatte, aber Furcht fühlte. Der Held des Märchens aber war der andere, der böse, gemeine, einfältige, der keine Furcht kannte, war der Sieger. Wie konnte man die Welt besiegen, wenn man nur gut war und nicht den Mut hatte, böse zu sein? Wie sollte man dann einen Hebel unter dem Haus der Welt ansetzen? Unendlicher Winter. Schneetreiben über dem Öresund. Wann würde es ein Ende nehmen? 4 Jahre hatte sie gelebt. Eigentlich weniger. Es hatte im Hoftheater begonnen, als sie sich entschlossen und ihn geküsst hatte. War das nicht im Frühjahr 1770? Das bedeutete, dass sie nur 2 Jahre gelebt hatte. Wie schnell man wachsen konnte. Wie schnell man sterben konnte. Warum musste sie gerade Johann Friedrich Struensee so furchtbar lieben, wo das Gute dazu verdammt war, unterzugehen, und diejenigen, die keine Furcht fühlten, siegen mussten. Oh, keep me innocent. Make others great. So unendlich lange her. Die Delegation von Vieren hatte nichts erreicht. 4 Tage später kam Guldberg wieder. Guldberg war allein gekommen, hatte den Wachen ein Zeichen gegeben, vor der Tür zu bleiben, und sich auf einen Stuhl gesetzt und sie direkt und unverwandt angesehen. Nein, Dieser kleine Mann war kein Ransau, kein feiger Verräter. Man durfte ihn nicht unterschätzen. Mit ihm war nicht zu spaßen. Früher hatte sie gefunden, dass er beinahe grotesk wirkte in seiner grauen Kleinheit. Aber es schien, als habe er sich verändert. Was war es, das sich verändert hatte? Er war nicht unbedeutend. Er war ein lebensgefährlicher Gegner. Und sie hatte ihn unterschätzt. Jetzt saß er auf seinem Stuhl und sah sie unablässig an. Was war das mit seinen Augen? Man sagte, dass er nie blinzelte, aber lag es nicht an etwas anderem? Er hatte sehr leise und ruhig zu ihr gesprochen. Kalt konstatiert, dass Struensee jetzt gestanden habe, wie ihr kürzlich mitgeteilt worden sei, und dass der König jetzt eine Scheidung wünsche und dass ein Geständnis ihrerseits notwendig sei. Nein, hatte sie ihm ebenso ruhig geantwortet. In diesem Fall, hatte er gesagt, hat Struensee die Königin Dänemarks der Lüge bezichtigt. Dafür muss seine Strafe verschärft werden. Dann sind wir gezwungen, ihn zum Tode durch langsames Rädern zu verurteilen. Er hatte sie vollkommen ruhig angesehen. Du Schwein, hatte sie gesagt. Und das Kind? Man muss immer einen Preis bezahlen, hatte er erwidert. Also bezahlen sie. Und das bedeutet, dass der Bastard, das Hurenkind, von ihnen getrennt werden muss. Sie wusste, dass sie ihre Ruhe bewahren musste. Es ging um das Kind. Und sie musste ruhig bleiben und klar denken. Ich verstehe nur eins nicht, hatte sie mit ihrer kontrolliertesten Stimme gesagt, die ihr aber dennoch spröde und bebend vorkam. Ich verstehe diese Rachlust nicht. Von wem ist ein Mensch wie Sie geschaffen? Von Gott oder vom Teufel? Er hatte sie lange angesehen. Die Liederlichkeit hat ihren Preis. Und meine Aufgabe ist es, Sie davon zu überzeugen, dass Sie ein Geständnis unterschreiben müssen. Aber Sie haben nicht geantwortet. Soll ich wirklich antworten? Ja, wirklich. Da hatte er ganz still ein Buch aus seiner Tasche gezogen, nachdenklich darin gesucht, geblättert und zu lesen angefangen. Es war die Bibel. Er hat eigentlich eine schöne Stimme, dachte sie plötzlich. Aber diese Stillheit hatte etwas Furchtbares, diese Ruhe und der Text, den er vorlas. Dies, hatte er gesagt, ist Jesaja, das 34. Kapitel. Kann ich ein Stück lesen? Hatte er gesagt. Denn der Herr ist zornig über alle Heiden, hatte er begonnen, ohne eine Antwort abzuwarten, und ergrimmt über alle ihre Scharen. Er wird an ihnen den Bann vollstrecken und sie zur Schlachtung dahingeben. Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen werden, dass der Gestank von ihren Leichnamen aufsteigen wird und die Berge von ihrem Blut fließen. Und alles Heer des Himmels wird dahinschwinden. Und der Himmel wird zusammengerollt werden wie eine Buchrolle, und all sein Heer wird hinwelken wie ein Blatt verwelkt am Weinstock, und wie ein dürres Blatt am Feigenbaum. Und er wendete die Seite sehr nachdenklich, als lausche er der Musik in den Worten. O Gott, dachte sie, wie konnte ich jemals glauben, dieser Mann sei unbedeutend? Denn mein Schwert ist trunken im Himmel, und siehe, es wird herniederfahren auf Edom und über das Volk, an dem ich den Bann vollstrecke zum Gericht. Des Herrn Schwert ist voll Blut und trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Widder. Ja, und seine Stimme nahm langsam zu an Stärke, und sie konnte nicht umhin, ihn anzustarren mit etwas, das Faszination glich oder Schrecken oder beidem. Und ihr Land wird trunken werden von Blut, und die Erde wird triefen von Fett, denn es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel. Ja, sein Land wird zu brennendem Pech werden, das weder Tag noch Nacht verlöschen wird, sondern immer wird Rauch von ihm aufgehen. Und es wird verwüstet sein von Geschlecht zu Geschlecht, dass niemand hindurchgehen wird auf ewige Zeiten. Und seine Edlen werden nicht mehr sein. Man wird dort keinen König mehr ausrufen, und alle seine Fürsten werden ein Ende haben. Dornen werden wachsen in seinen Palästen, Nesseln und Disteln in seinen Schlössern, und es wird eine Behausung sein der Schakale, eine Stätte für die Strauße. Da werden Wüstentiere und wilde Hunde einander treffen, und ein Feldgeist wird dem anderen begegnen. Das Nachtgespenst wird auch dort herbergen und seine Ruhestatt dort finden. Ja, fuhr er mit der gleichen, ruhigen, eindringlichen Stimme fort, das sind die Worte des Propheten. Ich lese dies nur, um den Hintergrund zu geben für das Wort des Herrn von der Strafe, die jene trifft, die nach Unreinheit und Fäulnis streben. Unreinheit und Fäulnis, wiederholte er und sah sie fest an. Und plötzlich sah sie seine Augen. Nein, nicht, dass sie blinzelten, aber sie waren hell, fast eisblau wie die eines Wolfs. Sie waren vollkommen weiß und gefährlich. Und das war es, was alle erschreckt hatte. Nicht, dass er nicht blinzelte, sondern dass sie so unerträglich eisblau waren wie Wolfsaugen. Und er fuhr mit der gleichen ruhigen Stimme fort, »Jetzt kommen wir zu der Passage, die die Königin Witwe auf mein Anraten in den Kirchen des Landes am nächsten Sonntag zu lesen empfohlen hat, als Danksagung dafür, dass das Land nicht gezwungen ist, Edoms Schicksal zu teilen. Und ich lese jetzt aus dem 63. Kapitel des Propheten Jesaja. Und er räusperte sich, heftete den Blick wieder auf seine aufgeschlagene Bibel und las den Text, den das dänische Volk am kommenden Sonntag hören würde. Wer ist der, der von Edom kommt, mit rötlichen Kleidern von Bosra, der so geschmückt ist in seinen Kleidern und einherschreitet in seiner großen Kraft? Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet und bin mächtig zu helfen. Warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Keltertreters? Ich trat die Kelter allein, und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt, und ich habe mein ganzes Gewand besudelt, denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen. Das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer. Und ich verwunderte mich, dass mir niemand beistand. Da musste mein Arm mir helfen, und mein Zorn stand mir bei. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Damit endete er und blickte zu ihr auf. Der Keltertreter, hatte sie da gesagt, wie zu sich selbst. Sie haben mir eine Frage gestellt, hatte Guldberg gesagt, und ich wollte der Antwort nicht ausweichen. Jetzt habe ich sie beantwortet. Ja, flüsterte sie. Deshalb, sagte er. Einen Augenblick lang hatte sie gedacht, als sie den Keltertreter bei seinem langsamen, methodischen Lesen betrachtete, dass Struensee vielleicht einen Keltertreter an seiner Seite gebraucht hatte. Ruhig, still, mit eisblauen Wolfsaugen, blutbeflecktem Gewand und dem Sinn für das große Spiel. Ihr war fast übel geworden bei dem Gedanken. Struensee hätte dieser Gedanke nie gelockt. Was ihr Übelkeit verursachte, war, dass sie selbst den Gedanken verlockend fand. War sie eine Lilith? Hatte sie einen Keltertreter in sich? Obwohl sie sich einredete, nein, nie. Wohin würde das alles führen? Wohin käme man dann? Am Ende unterschrieb sie. Nichts über die Herkunft des kleinen Mädchens, aber über die Untreue. Und sie schrieb mit ruhiger Hand, mit Wut und ohne Details. Sie gestand in dieser Frage das Gleiche, was Graf Struensee gestanden hat. Sie schrieb mit ruhiger Hand. und damit er nicht langsam zu Tode gefoltert würde, dafür sie der Lüge bezichtigt und damit die Königsmacht verhöhnt zu haben. Und weil sie wusste, dass sein Schrecken hiervor sehr groß sein musste. Aber das Einzige, was sie denken konnte, war, aber die Kinder. Und der Bub ist ja so groß, aber die Kleine, die ich doch stillen muss. Und sie nehmen sie, und sie werden von den Wölfen umgeben sein, und wie wird das gehen? Und die kleine Luise, sie nehmen sie mir fort, wer soll sie denn ammen? Wer wird sie mit seiner Liebe umschließen unter diesen Keltertretern? Sie unterschrieb. Und sie wusste, dass sie nicht mehr das mutige Mädchen war, das keine Furcht kannte. Die Furcht hatte sie am Ende aufgesucht. Die Furcht hatte sie gefunden. Und sie wusste am Ende, was Furcht war. Schließlich erhielt der englische Gesandte Keith die Erlaubnis, die gefangene Königin zu besuchen. Das Problem wurde auf eine höhere Ebene gehoben. Das große Spiel war in Gang gesetzt worden. Das große Spiel drehte sich jedoch weder um die zwei gefangenen Grafen noch um die mit ihnen arrestierten geringeren Sünder. Die letzteren waren bereits freigelassen und des Landes verwiesen worden und in Ungnade gefallen oder mit kleineren Gütern belehnt und entschuldigt und mit Pensionen versehen worden. Die geringeren Sünder verschwanden in aller Stille. Reverdil, der vorsichtige Reformator, Christians Informator, Kindermädchen und des Kindes geliebter Ratgeber, solange Rat gegeben werden konnte, wurde ebenfalls ausgewiesen. Er hatte eine Woche unter Hausarrest gestanden, hatte aber ruhig gesessen und gewartet. Und es waren widersprüchliche Depeschen gekommen. Schließlich ein überschwänglicher und höflicher Ausweisungsbrief, der ihm nahelegte, so bald als möglich sein Heimatland aufzusuchen, um dort Ruhe zu finden. Er hatte verstanden. Er reiste sehr langsam aus dem Zentrum des Sturms ab, weil er, wie er schreibt, nicht den Eindruck erwecken wollte, zu fliehen. Er verschwand auf diese Weise aus der Geschichte, von Poststation zu Poststation, zurückhaltend in seiner Flucht, zum zweiten Mal ausgewiesen, mager und gekrümmt, traurig und klarsichtig, mit seiner noch lebendigen, beharrlichen Hoffnung, verschwand wie ein sehr langsames Abendrot. Es ist ein schlechtes Bild, aber es passt zu Elie Salomon François Reverdil. Vielleicht würde er es so beschrieben haben, wenn er noch eins der Bilder von der Langsamkeit als Tugend benutzt hätte, die er so gern gebrauchte, von den vorsichtigen Revolutionen, den langsamen Rückzügen, von der Morgenröte der Aufklärung und ihrer Abenddämmerung. Das große Spiel drehte sich nicht um die Nebenfiguren. Das große Spiel drehte sich um die kleine englische Hure, die kleine Prinzessin, Dänemarks gekrönte Königin, Georgs des Dritten Schwester, die von der Kaiserin Katharina von Russland so geschätzte Aufklärerin auf dem dänischen Thron, also die kleine, gefangene, weinende, absolut ratlose und rasende Caroline Mathilde. Diese Lilith, diesen Engel des Teufels, die jedoch Mutter der zwei königlichen Kinder war, was ihr Macht gab. Guldbergs Analyse war kristallklar gewesen. Man hatte ihr Geständnis der Untreue bekommen. Eine Scheidung war notwendig, um zu verhindern, dass sie und ihre Kinder Machtansprüche geltend machten. Die herrschende Gruppe um Guldberg war jetzt, das räumte er ein, exakt wie die Struensees es gewesen war, ganz und gar abhängig von der Legitimation durch den geisteskranken König. Gott hatte die Macht gegeben. Aber Christian war weiterhin der Finger Gottes, der den Funken des Lebens, der Gnade und der Macht demjenigen gab, der die Kraft besaß, das schwarze Vakuum der Macht zu erobern, das die Krankheit des Königs geschaffen hatte. Der Leibarzt hatte dieses Vakuum besucht und es ausgefüllt. Jetzt war er fort. Andere besuchten jetzt das Vakuum. Die Lage war im Grunde unverändert, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Das große Spiel drehte sich jetzt um die Königin. Christian hatte die kleine Tochter als seine eigene anerkannt. Sie zum Bastard zu erklären, wäre eine Schmähung des Königs, würde die Kraft seiner Legitimierung des neuen Regimes schwächen. War das Mädchen ein Bastard? Könnte der Mutter erlaubt werden, die Kleine zu behalten? Kein Grund dann, das Mädchen in Dänemark festzuhalten. Das durfte nicht geschehen. Christian durfte auch nicht für geisteskrank erklärt werden. Aus dem gleichen Grund, dann fiele die Macht zurück an seinen legitimen Sohn und indirekt an Caroline Mathilde. Ergo musste die Untreue festgeschrieben werden. Die Scheidung war notwendig. Die Frage war, wie der englische Monarch auf diese seiner Schwester zugefügte Schmach reagieren würde. Es folgte eine Periode der Unklarheit. Krieg? Oder nicht? Georg III. Ließ ein großes Flottengeschwader für einen Angriff auf Dänemark ausrüsten, falls Caroline Mathildes Rechte gekränkt würden. Aber gleichzeitig begannen englische Zeitungen und Pamphlete, Teile von Struensees Geständnis zu veröffentlichen. Die englische Pressefreiheit war bewundernswert und berüchtigt. Und die fantastische Geschichte von dem deutschen Arzt und der kleinen englischen Königin unwiderstehlich. Aber Krieg? Dafür? Es erwies sich, je mehr Wochen ins Land gingen, als immer schwerer, aufgrund gekränkter nationaler Ehre in einen großen Krieg einzutreten. Wegen Caroline Mathildes sexueller Untreue schien die öffentliche Unterstützung nicht gesichert. Viele Kriege waren unter geringfügigeren und eigentümlicheren Prämissen begonnen worden. Aber England zögerte. Es kam zu einem Kompromiss. Die Königin sollte von der geplanten Internierung auf Lebenszeit in Albuquerque verschont bleiben. Sie sollte in die Scheidung einwilligen. Die Kinder sollten ihr fortgenommen werden. Sie sollte auf Lebenszeit aus Dänemark verbannt und zu einem freiwilligen, aber bewachten Aufenthalt auf einem der Schlösser des englischen Königs in seinen deutschen Besitzungen in Celle gezwungen werden. Den Titel einer Königin sollte sie behalten. Am 27. Mai 1772 lief ein kleines englisches Geschwader, bestehend aus zwei Fregatten und einer Schaluppe, einer königlichen Yacht, Helsingør an. Am gleichen Tag wurde ihr das Kind fortgenommen. Sie hatten ihr am Tag zuvor mitgeteilt, dass die Übergabe des Kindes am Tag darauf erfolgen sollte. Aber sie war sich ja seit langem darüber im Klaren. Lediglich die Ungewissheit des Zeitpunkts hatte sie mit Angst erfüllt. Sie hatte die Kleine nicht in Ruhe gelassen, sondern sie ständig auf dem Arm umhergetragen. Das Mädchen war jetzt 10 Monate alt und konnte gehen, wenn man es an der Hand hielt. Das Mädchen war ständig guter Laune. Und die Königin ließ in diesen letzten Tagen keine der Hofdamen an es heran. Wenn die Kleine der ziemlich einfachen Spiele, mit denen die Königin sie und somit auch sich selbst beschäftigte, müde geworden war, spielte das An- und Umkleiden eine wichtige Rolle. Es nahm einen nahezu manischen Charakter an. Ich habe alles gestanden. Was habe ich falsch gemacht? Hätte ich nur das Mädchen behalten dürfen und Gott, bist du ein Keltertreter! Ich sehe, wie sie kommen mit blutigen Händen und diesen Wölfen wird sie jetzt ausgeliefert. Aber oft schien ihre Art, das Kind an- und auszukleiden, manchmal, weil es nötig war, häufig ganz unnötigerweise, eine Art von Zeremonie zu sein oder von Beschwörung, um die Gunst des kleinen Mädchens für immer zu erobern. Am Vormittag des 27. Mai, als die Königin die 3 Schiffe auf der Reede ankern sah, hatte sie der Kleinen 10-mal die Kleider gewechselt, ganz und gar sinnlos. Und auf Einwände seitens der Hofdamen hatte sie nur mit Heftigkeit und Zornesausbrüchen und Tränen geantwortet. Als die von der neuen dänischen Regierung ausgesandte Delegation eintraf, hatte die Königin gänzlich die Fassung verloren. Sie hatte unbeherrscht gebrüllt, sich geweigert, das Kind herzugeben, und lediglich die entschiedenen Aufforderungen der Delegation, das unschuldige kleine Kind nicht zu erschrecken, sondern Würde und Fassung zu bewahren, hatten sie dazu gebracht, ihr beständiges Weinen zu beenden. Aber diese Erniedrigung, oh, wäre ich ein kälter Treter in diesem Augenblick. Aber das Mädchen. Am Ende war es gelungen, ihr das Kind zu entreißen, ohne dem Kind oder der Königin selbst Schaden zuzufügen. Sie hatte nachher, wie gewöhnlich, an ihrem Fenster gestanden und dem Anschein nach völlig ruhig und mit ausdruckslosem Gesicht nach Süden gestarrt in Richtung Kopenhagen. Alles leer, keine Gedanken. Die kleine Luise war dem dänischen Wolfsrudel ausgeliefert. Am Nachmittag des 30. Mai um 6 Uhr wurde die Auslieferung der Königin vollzogen. Da gingen die englischen Offiziere, von einer 50 Mann starken Truppe bewaffneter englischer Matrosen eskortiert, an Land, um Caroline Mathilde zu holen. Die Begegnung mit den dänischen Bewachungstruppen auf Kronborg war aufsehenerregend. Die englischen Offiziere hatten die dänische Bewachung nicht auf die übliche Weise gegrüßt. Kein Wort mit dänischen Höflingen oder Offizieren gewechselt, sie nur mit Kälte und äußerster Verachtung behandelt. Sie hatten eine Ehrenwache um die Königin gebildet, sie mit Ehrbezeigungen begrüßt, die Schiffe hatten Salutsalven abgefeuert. Im Hafen war sie zwischen den mit geschultertem Gewehr angetretenen Reihen englischer Soldaten hindurchgegangen. Dann war sie an Bord der englischen Sloop geführt und zur Fregatte hinausgebracht worden. Die Königin war sehr gefasst und ruhig gewesen. Sie hatte freundlich zu ihren Landsleuten gesprochen, die mit ihrer Verachtung für die dänischen Bewachungstruppen ihre Missbilligung zum Ausdruck bringen wollten für die Behandlung, die ihr zuteil geworden war. Sie umschlossen sie mit etwas, das in militärischen Begriffen nicht beschrieben werden konnte, aber vielleicht Liebe war. Sie hatten sich wohl dafür entschieden, dass sie, trotz allem, ihr kleines Mädchen war. Ungefähr so. Alle Beschreibungen dieser Abreise drücken dies aus. Ihr war böse mitgespielt worden. Man wollte den Dänen seine Verachtung zeigen. Sie war zwischen den Reihen englischer Matrosen hindurchgegangen, die ihre Gewehre schulterten. Ruhig und beherrscht, kein Lächeln, aber auch keine Tränen. Auf diese Weise war ihre Abreise aus Dänemark ihrer Ankunft nicht ähnlich. Damals hatte sie geweint, ohne zu wissen, warum. Jetzt weinte sie nicht, obwohl sie Grund gehabt hätte. Aber sie hatte sich entschieden. Sie hatten sie geholt unter militärischen Ehrbezeigungen, mit Verachtung für diejenigen, die sie verließ, und mit Liebe. So war es, als die kleine Engländerin von ihrem Besuch in Dänemark zurückgeholt wurde. Der Tag der Rache und des Keltertreters sollte kommen. Aber es war etwas in diesem sehr Verlockenden, das nicht zu stimmen schien. Guldberg begriff nicht, was. Man hatte den Predigttext in den Kirchen gelesen, die Auslegungen waren eine fürchterlicher als die andere. Guldberg hatte es richtig gefunden, so. Er hatte ja selbst den richtigen Text ausgewählt, es war auch der richtige Text. Die Königin-Witwe hatte zugestimmt. Das Gericht und der Tag der Rache waren gekommen. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Das waren die richtigen Worte. Und Recht sollte gesprochen werden. Aber als er den Text der kleinen englischen Hure vorgelesen hatte, war es trotz allem so fürchterlich gewesen. Warum hatte sie ihn auf diese Weise angesehen? Sie hatte die Ansteckung der Sünde in dieses dänische Reich gebracht, dessen war er sich sicher. Sie war Lilith. Da werden Wüstentiere und wilde Hunde einander treffen, und ein Feldgeist wird dem anderen begegnen. Lilith wird auch dort herbergen und ihre Ruhestatt dort finden. Sie verdiente dies, er wusste ja, dass sie Lilith war, und sie hatte ihn an seinem Bett auf die Knie gezwungen. Und ihre Macht war groß, und Herr, Wie schützen wir uns gegen diese Ansteckung der Sünde? Aber er hatte ihr Gesicht gesehen. Als er den Blick von dem gerechten und richtigen Bibeltext gehoben hatte, hatte er nur ihr Gesicht gesehen. Und nachher hatte es alles überdeckt. Und er hatte nicht Lilith gesehen, sondern nur ein Kind. Diese plötzlich vollkommen nackte Unschuld. Und dann das Kind. 2 Wochen nach diesem zweiten Treffen mit Königin Caroline Mathilde, noch bevor das Urteil gefällt war, war Guldberg plötzlich von Verzweiflung heimgesucht worden. Es war das erste Mal in seinem Leben, doch er wollte es als Verzweiflung bezeichnen. Einen anderen Begriff fand er nicht. Folgendes war geschehen. Die Verhöre mit Struensee und Brandt standen jetzt unmittelbar vor dem Abschluss. Struenseys Schuld war offenbar, das Urteil konnte nur auf Tod lauten. Da hatte Guldberg die Königin Witwe besucht. Er hatte mit ihr darüber gesprochen, was das Klügste sei. Das Klügste, hatte er begonnen, das Klügste aus politischer Sicht wäre nicht die Todesstrafe, sondern eine etwas mildere. Die russische Kaiserin, hatte die Königin Witwe ihn unterbrochen, wünscht eine Begnadigung. Darüber brauche ich nicht aufgeklärt zu werden. Der englische König ebenso, wie auch gewisse andere Monarchen, die mit den Keimen der Aufklärung infiziert sind. Ich habe hierauf jedoch eine Antwort. Und die lautet: Nein, sie war nicht zu bewegen gewesen. Sie hatte plötzlich begonnen, von dem großen Präriefeuer der Reinheit zu sprechen, das über die Welt hinweggehen und alles, alles vertilgen würde, was die Struensee-Zeit gewesen war. Und da gab es keinen Platz für Barmherzigkeit. Und dann war sie fortgefahren und er hatte zugehört. Alles schien ein Echo dessen zu sein, was er selbst gesagt hatte. Aber, oh Gott, gibt es denn wirklich keinen Platz für die Liebe? Oder ist sie nur Schmutz und Liederlichkeit? Und er konnte nicht mehr als zustimmen, obgleich er anschließend wieder angefangen hatte, von dem zu sprechen, was klug war und vernünftig, und dass die russische Kaiserin und der englische König und die Risiken schwerwiegender Verwicklungen. Aber das war vielleicht nicht, was er meinte, sondern warum müssen wir uns von dem abschneiden, was die Liebe genannt wird? Und ist sie nur strafend? Wie die Liebe des Keltertreters? Und die Königin Witwe hatte nicht zugehört. Er hatte etwas, das Schwäche glich, in sich heranwachsen gefühlt und war verzweifelt gewesen. Das war der Grund seiner Verzweiflung. In der Nacht hatte er lange wachgelegen und geradeaus hinauf ins Dunkel gestarrt, wo der rächende Gott war und die Gnade und die Liebe und die Gerechtigkeit. Da war er von Verzweiflung ergriffen worden. Dort im Dunkel war nichts, gab es nichts, nur Leere und eine große Verzweiflung. Was ist das für ein Leben, hatte er gedacht, wenn die Gerechtigkeit und die Rache siegen und ich im Dunkel Gottes Liebe nicht sehen kann, sondern nur Verzweiflung und Leere. Am Tag darauf hatte er sich ermannt. Da hatte er den König besucht. Mit Christian verhielt es sich so, dass er alles aufgegeben zu haben schien. Er lebte in Schrecken vor allem, saß zitternd in seinen Räumen, aß nur widerwillig von dem Essen, das jetzt immer zu ihm hineingetragen wurde, und sprach nur zu dem Hund. Der Negerpage Moranti war verschwunden. Vielleicht hatte er in jener Nacht der Rache, als er versucht hatte, unter dem Lakenschutz zu suchen, wie Christian es ihm beigebracht hatte, aber als er doch nicht hatte fliehen können. Vielleicht hatte er in jener Nacht aufgegeben oder zu etwas zurückkehren wollen, das niemand kannte. Oder er war getötet worden in jener Nacht, als Kopenhagen explodierte und die unbegreifliche Raserei alle gepackt hatte und alle wussten, dass etwas zu Ende war und dass der Zorn jetzt gegen etwas gerichtet werden musste, aus Gründen, die keiner verstand, aber dass der Zorn da war und Rache gefordert werden musste. Niemand hatte ihn nach jener Nacht mehr gesehen. Er verschwand aus der Geschichte. Christian hatte nach ihm suchen lassen, aber vergebens. Jetzt hatte er nur noch den Hund. Guldberg war von den Berichten über den Zustand des Königs beunruhigt und hatte sich selbst einen Eindruck davon verschaffen wollen, wie es um den Monarchen stand. Er war zu Christian hineingegangen und hatte freundlich und beruhigend zu ihm gesprochen und ihm versichert, dass alle Anschläge auf das Leben des Königs jetzt abgewehrt seien und er sich sicher fühlen könne. Nach einer Weile hatte da der König in flüsterndem Ton angefangen, Guldberg gewisse Geheimnisse anzuvertrauen. Er habe früher, hatte er zu Guldberg gesagt, manchem Irrglauben angehangen, wie dem, dass seine Mutter, Königin Luise, einen englischen Liebhaber gehabt habe, der sein Vater gewesen sei. Und manchmal habe er geglaubt, Katharina die Große von Russland sei seine Mutter gewesen. Er war jedoch davon überzeugt, auf irgendeine Weise vertauscht zu sein. Er konnte das vertauschte Kind eines Bauern sein. Das Wort vertauscht benutzte er ständig. Es bedeutete entweder, dass eine Verwechslung geschehen oder dass er bewusst weggegeben worden sei. Jetzt jedoch hatte er Sicherheit gewonnen. Die Königin, Caroline Mathilde, war seine Mutter. Dass sie jetzt gefangen in Kronborg saß, war für ihn das Schrecklichste. Dass sie seine Mutter war, war jedoch ganz klar. Guldberg hatte immer erschrockener und ratloser zugehört. Christian schien in seine jetzige Sicherheit, oder richtiger gesagt in sein jetzt ganz sicher geisteskrankes Bild von sich selbst, Elemente aus Saxos Schilderung von Hamlet gemischt zu haben. Den Hamlet des Engländers Shakespeare, den Guldberg sehr wohl kannte, konnte Christian nicht gesehen haben. Er wurde ja während des Aufenthalts in London nicht gespielt, und eine dänische Aufführung hatte es noch nicht gegeben. Christians Verwirrtheit und seine sonderbaren Wahnvorstellungen über seine Herkunft waren nicht neu. Seit dem Frühjahr 1771 waren sie immer offenkundiger geworden. Dass er die Wirklichkeit als Theater erlebte, war inzwischen allen gut bekannt. Aber wenn er nun wirklich glaubte, bei einer Theatervorstellung mitzuwirken, in der Caroline Mathilde seine Mutter war, dann musste Guldberg sich besorgt fragen, welche Rolle er Struensee zuteilte. Und wie Christian selbst in diesem wirklichen Theaterstück handeln würde. Welchem Text würde er folgen? Und zu welcher Interpretation würde er gelangen? Welche Rolle beabsichtigte er sich selbst zu geben? Dass ein Geistesgestörter an einer Theatervorstellung teilzunehmen glaubte, war ja nichts Ungewöhnliches. Aber dieser Akteur sah die Wirklichkeit nicht symbolisch oder bildlich und war auch nicht machtlos. Wenn er glaubte, an einer Theatervorstellung teilzunehmen, hatte er die Macht, das Theater zu Wirklichkeit zu machen. Noch war es ja so, dass ein Befehl und eine Vorschrift von des Königs Hand befolgt werden mussten. Er hatte die ganze formale Macht. Bekam er die Möglichkeit, seine geliebte Mutter aufzusuchen und von ihr für ihre Zwecke benutzt zu werden, konnte alles geschehen. Einen Rosenkranz, Güldenstern oder Guldberg zu töten, war nur allzu leicht. »Ich wünschte«, hatte Guldberg gesagt, »dass ich Ihnen in dieser äußerst intrikaten Frage Rat geben durfte, Majestät.« Christian hatte nur auf seine Füße gestarrt. Er hatte die Schuhe ausgezogen und gemurmelt, »wenn nur die Herrscherin des Universums hier wäre, wenn sie nur hier wäre und könnte.« »Was?« hatte Guldberg gefragt. »Könnte was?« »Könnte mir ihre Zeit widmen«, hatte Christian geflüstert. Da war Guldberg gegangen. Er hatte noch befohlen, dass die Bewachung des Königs verstärkt werden sollte und dass dieser, ohne Guldbergs schriftliche Erlaubnis, zu niemandem Kontakt aufnehmen dürfe. Mit Erleichterung fühlte Guldberg, dass seine vorübergehende Schwäche gewichen, seine Verzweiflung verschwunden, und er wieder imstande war, vollkommen vernünftig zu handeln. Musik. Der Besuch des Leibarztes von Per-Ulof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.